Einsicht. Erkenntnis. Die letzte Ursache in einem Punkt alleine zu suchen, wird wohl von einer gewissen Unkenntnis über das alles zeugen können.